When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Der Wald von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 1. Folgen. Tags darauf, zu früher Morgenstunde, noch vor Sonnenaufgang, brachen die Leute wieder auf, um ihren beschwerlichen Weg fortzusetzen. Der Wald stieg nun erheblich an, was der Gruppe einiges an Kraft abverlangte und sie dazu veranlasste, vermehrt Pausen einzulegen. Herr S. bemerkte, nachdem er sich ihnen gerade wieder anschließen wollte, dass augenscheinlich parallel zu ihnen weitere Menschen abseits des Weges durch den Wald marschierten. Er schrie ihnen lautstark einen freundlichen Gruß zu, was plötzlich ein paar Vögel aufschrecken ließ, jedoch keine weitere Resonanz bei den anderen Wanderern erzeugen vermochte. Auch ein erneuter Gruß schien keine Wirkung bei den Fremden zu erzielen, die sich bemüßigten, ihren Weg ungebrochen fortzusetzen und sich dadurch stetig wieder von Herrn S. Gruppe entfernten. Seine Gefährten blickten Herrn S. daraufhin verdutzt an, um ihn zu fragen, ob er denn etwas gesehen habe, was ihn dazu veranlasse, so zu brüllen. Natürlich habt ihr sie nicht gesehen. Die Menschen dort drüben, circa 200 Meter von uns entfernt. Seine Gefährten blickten in die angedeutete Richtung, tauschten dann jedoch fragende Blicke aus. Manche begannen den Kopf zu schütteln und winkten ihm ab. Herr S. aber mochte fast nicht daran glauben, der Einzige zu sein, der die Fremden hätte bemerken sollen. Sie setzten ihre Reise fort und er grübelte noch etliche Gehminuten ob der seltsamen Erscheinung. Eine der älteren Frauen fiel nach einer Weile ans Ende der Gruppe zurück, um mit Herrn S. gleich auf ein paar Worte zu wechseln. Sie stellte sich Herrn S. als Tanja Matroschka vor. Die Ältesten in dem Dorf, in dem sie einst aufgewachsen sei, schilderte Tanja Matroschka, erzählten von Waldgeistern, deren Aufgabe es wäre, die Wälder mit all ihren Bewohnern zu schützen. Sie wären sehr alt und ließen sich auch nur äußerst selten blicken, da sie es in der Regel vorzögen, unter ihresgleichen zu bleiben. Nur bei äußerster Wichtigkeit würden sie mit den Sterblichen in Kontakt treten. Herr S. lauschte gespannt und mit seiner ganzen Aufmerksamkeit der Geschichte der alten Frau. Als sie ihre Erzählung geschlossen hatte, fragte er sie noch, ob sie jemals selbst einen Blick auf diese Waldgeister habe erhaschen können. Nein, niemals, antwortete die alte Frau, aber das bedeutet nichts. Es gibt vieles, das der Mensch nicht imstande ist zu erkennen oder gar zu verstehen, und trotzdem verhält es sich sehr oft genau so und nicht anders. Nicht alles muss immer gleich einen Sinn ergeben, ergänzte die alte Frau. Das Warum der meisten übernatürlichen Begebenheiten weiß der Mensch mit seinem Spatzenhirn ohnehin nicht zu erfassen. Tanja Matroschka hielt, nachdem sie das gesagt hatte, kurz inne, was auch Herrn S. veranlasste, dazu stehen zu bleiben. Sie blickte ihn kurz an und warf ihm ein Lächeln zu, wobei sich ihr gesamtes Gesicht dabei in Falten zu legen schien. Dann rannte die Alte, während ihre abgenutzte Riementasche am krummen Rücken munter baumelte, mit unnatürlicher Ausdauer wieder an die Spitze der Gruppe. Herr S. dachte wieder zurück an die Menschen, die er zuvor als einzige bemerkt hatte. Sollten es wirklich so etwas wie Waldgeister gewesen sein? Nach dem Mittagessen war ungefähr eine Stunde vergangen. Da fielen Herrn S. erneut die Fremden auf, die parallel zu ihnen den bewaldeten Berghang erklimmen. Als er erneut den anderen von seiner Beobachtung erzählte und unmittelbar dabei war, zu den Fremden zu gehen, um sie zu begrüßen, verhießen ihm seine Gefährten zu warten und nichts zu überstürzen. Herr S. schlug den Rat seiner Gefährten jedoch in den Wind und trennte sich trotz Warnung von seiner Gruppe. Das Nadelgehölz knirschte morsch und bedrohlich unter seinen schweren Lederschuhen, während er sich querfeldein auf den Weg zu ihnen machte. Nachdem er ungefähr die Hälfte der Strecke zu den Fremden zurückgelegt hatte, warf er einen Blick über seine Schulter, vermochte jedoch, seine Gefährten schon nicht mehr zu erblicken. sollten sie ihn etwa wirklich zurückgelassen haben, ohne ihn weitergegangen sein? Ende des ersten Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Whatever will be, the future's not ours to see. Que será, será, what will be.